Der australische Philosoph Peter Singer, einer der einflussreichsten Konsequentialisten in der Ethik, hat sich ein viel diskutiertes Gedankenexperiment ausgedacht, um dieses Problem zu veranschaulichen. Der Kind-im-Teich-Fall. Stellen Sie sich vor, Sie gehen an einem Teich vorbei, in dem ein Kind gerade zu ertrinken droht. Der Teich ist flach und Sie können das Kind ohne Mühe retten. Allerdings werden Sie dadurch Ihre Kleidung im Wert von 400 Euro ruinieren. Würden Sie das Kind retten? Fast alle antworten hier mit Ja. Jetzt kommt der zweite Teil, der Spendenfall. Sie wissen, dass in den ärmsten Ländern der Welt Kinder an den Folgen von Unterernährung und mangelnder medizinischer Versorgung sterben. Oder weil sie keine Moskitonetze besitzen, die sie vor Malaria schützen. Eine Spende von 400 Euro würde schon ausreichen, um ein Kind zu retten. Ein Netz beispielsweise kostet nur 2 Euro. Würden Sie das Kind retten? Auch hier müssten eigentlich fast alle mit Ja antworten. Aber nur wenige von uns geben Geld für gute Zwecke. Singer selbst ist da konsequenter. Er spendet mehr als ein Viertel seines Einkommens. Seine Frage an uns lautet: Warum hängt unsere moralische Entscheidung von etwas Zufälligem wie der Entfernung ab? Warum sind wir viel eher bereit, Menschen in unserer Nähe zu retten, als in fremden Ländern? Sein amerikanischer Kollege Peter Unger hat zu diesem Problem ein Buch geschrieben mit dem Titel Living High and Letting Die, also frei übersetzt auf großem Fuß leben und andere sterben lassen. Er erläutert diesen Punkt so: Die im Teich ruinierte Kleidung hat 400 Euro gekostet. Wir sind offenbar bereit, diesen Betrag für die Rettung eines Kindes auszugeben. Mit demselben Geld könnten wir dafür sorgen, dass ein Kind in Somalia oder Kambodscha bis zur Volljährigkeit mit lebensnotwendigen Medikamenten versorgt wird. Anger merkt an, dass es uns leicht fallen würde, 400 Euro zu entbehren. Wir müssen im Jahr nur auf ein paar Restaurantbesuche verzichten, auf ein paar Kleidungsstücke, die wir gar nicht benötigen, oder wir könnten alle paar Jahre einen Urlaub weniger buchen. Nichts davon würde unser Wohlergehen wesentlich einschränken. Mit dem ersparten Geld könnten wir aber viel Gutes in der Welt tun. Viele wenden hier ein, dass man bei Hilfsorganisationen nie genau weiß, wie viel bei den Bedürftigen landet. Diesen Punkt lässt Singer nicht gelten. Selbst wenn nur ein Teil der Spende ankommt, ist der Nutzen immer noch gewaltig.